Epilog. Panama-Stadt. Der Anblick ist schon aus der Ferne gewaltig. Dutzende Wolkenkratzer, einer höher als der andere, aufgereiht am Rande des Pazifik. Zeugen eines Reichtums, der auch aus dem großen Geschäft mit dem geheimen Geld stammt. Bienvenidos a Panama. Willkommen in Panama. Unser Flugzeug befindet sich im Landeanflug. Unten vor der Küste sehen wir die Containerschiffe liegen, die auf die Einfahrt in den Panama-Kanal warten, am Horizont den Urwald und dazwischen den Finanzdistrikt, in dem auch Mossack Fonseca seinen Hauptsitz hat. Jene Kanzlei, deren Treiben uns nun schon seit über einem Jahr beschäftigt. Wir haben mittlerweile einige tausend Seiten interner Dokumente der Kanzlei gelesen, kennen Kunden wie auch Mitarbeiter, wissen, wer es mit den Gesetzen nicht immer so ganz genau nimmt und wer wiederum mit seinen Bedenken regelmäßig überstimmt wird. Hier, so viel ist klar, wird das Projekt Panama Papers, das bei uns seinen Anfang genommen hat, den größten Widerhall finden. Jetzt, wenige Wochen vor Beginn der Veröffentlichungen, haben wir uns selbst auf den Weg gemacht. Pathetisch gesagt, in die Höhle des Löwen. Solange es noch unauffällig möglich ist, wollen wir uns selbst ein Bild machen von Moss, von seinen Mitarbeitern und der Steueroase Panama. Der Flug ist eine gute Gelegenheit, noch einmal durchzuschnaufen und einsickern zu lassen, was uns da eigentlich widerfahren ist. Dass sich eine anonyme Quelle ausgerechnet bei uns gemeldet hat mit der Frage, interessiert an Daten? Und dass daraus das bislang größte Investigativprojekt der Welt wurde. Dass mittlerweile rund 400 Journalisten aus mehr als 80 Ländern daran arbeiten, dass wir Spuren dutzender Staatschefs in den Daten gefunden haben, dazu Spuren zu Skandalen in so ziemlich jedem Land der Welt, zur FIFA und ihrem Präsidenten, zur UEFA und ihrem Präsidenten, verschiedenen Mafia-Organisationen, Hisbollah, Al-Qaida, dem ukrainischen Präsidenten, dem isländischen Premier, der vor kurzem auch noch zum isländischen Geschäftsmann des Jahres gekürt wurde, zusammen mit jenem Finanzminister, den wir auch in den Daten gefunden haben, und zu Wladimir Putin. Aber jetzt sind wir auch froh, dass es bald losgeht, denn das Projekt zehrt an uns und unseren Kräften. Wir helfen dem ICIJ bei der Organisation und Journalisten auf der ganzen Welt bei ihren Recherchen. In der Süddeutschen Zeitung arbeiten gerade allein in unserem Investigativteam 7 Leute einzig und allein an den Panama Papers. Außer uns beiden die Datenexpertin Vanessa Warmer, der freie Journalist Mauritius Much und die SZ-Kollegen Katrin Langhans, Hannes Munzinger und Jana Nievel. Dazu ein täglich wachsendes Team, das die Geschichten digital, online und im Print zum Glänzen bringen wird. Es wird eine eigene SZ-Internetseite geben, www.panamapapers.de. Seit Wochen arbeitet ein Illustrator exklusiv für unser Projekt. Es wird einen Making-of-Film geben und so weiter. Die ganze SZ ist infiziert. In etlichen Ressorts sitzen Kollegen mit uns an den Geschichten. In den vergangenen Wochen haben wir unzählige Tage nur damit verbracht, zu planen, wie das Layout aussehen soll, wie die Illustrationen und Grafiken. Hinzu kamen stundenlange Gespräche mit der Chefredaktion und unseren Anwälten. Es geht darum, durchzusprechen, wen wir namentlich nennen können, wen nicht. An welcher Stelle wir unsere Formulierungen womöglich abschwächen müssen und wo wir sogar noch offensiver sein könnten. Nachts finden wir immer weniger Schlaf, an den Wochenenden immer weniger Zeit für unsere Familien. Längst haben wir aufgehört zu zählen, wie viel Kaffee und Red Bull wir jeden Tag in uns hineinschütten. Es gibt einfach so viel, was noch zu tun ist. Die Aussicht darauf, dass all das bald endet, hält unsere Motivation aufrecht. Zusammen mit der täglich wachsenden Anspannung, wie all das ausgehen wird und ob bis zur Veröffentlichung wirklich nichts nach außen dringt, womit wir ehrlich gesagt nicht rechnen. Zu viele Leute sind inzwischen involviert. Erst vor wenigen Wochen hat eine Nachricht das ganze Prometheus-Team in helle Aufregung versetzt. Die brasilianische Polizei hatte mehrere Mossfon-Mitarbeiter vorübergehend festgenommen. Sie sollen in den sogenannten Lava Jato-Skandal verwickelt sein, einen, wenn nicht den größten Korruptionsskandal Lateinamerikas. Im Kern geht es darum, dass die brasilianische Regierungspartei und ihre Verbündeten sich aus überteuerten Verträgen zwischen dem halbstaatlichen Erdölkonzern Petrobras und mehreren Baukonzernen finanziert haben sollen. Insgesamt sollen mehrere Milliarden US-Dollar in dunklen Kanälen verschwunden sein. Auch Ex-Präsident Lula da Silva steht unter Verdacht, involviert zu sein. Die Ermittlungen laufen seit 2014, doch immer wieder kommen neue Schweinereien ans Licht. Um den Überblick nicht zu verlieren, nummerieren die brasilianischen Staatsanwälte ihre Ermittlungsetappen und geben ihnen griffige Spitznamen. In Phase 22, Codename Triplo X, haben die Fahnder nun MOSFON ins Visier genommen. Eine festgenommene MOSFON-Mitarbeiterin wird beschuldigt, Dokumente vor der Polizei versteckt und schließlich vernichtet zu haben. Angeblich soll es dabei insbesondere um Due Diligence-Dokumente gegangen sein, jene Papiere also, die zeigen, wie ernst, oder im Fall von MOSFON wohl eher wenig ernst, die Kanzlei das Überprüfen ihrer Kunden genommen hat, wie sehr MOSFON darauf geachtet hat, nur saubere Kunden zu haben. Der brasilianische Staatsanwalt Carlos Fernando dos Santos Lima sagte unlängst in einer Pressekonferenz, obwohl die Ermittlungen noch liefen, sei schon so viel klar, es gebe Beweise, dass MOSFON eine riesige Geldwaschanlage sei. Mossack Fonseca veröffentlichte daraufhin eine Pressemitteilung und betonte, dass alle MOSFON-Büros höchsten Due Diligence-Standards verpflichtet seien und gemäß sämtlichen internationalen Gesetzen und Regeln arbeiteten. Und überhaupt sei Mossack Fonseca Brasilien unabhängig von Mossack Fonseca und Co. Panama. Mit dem Lava Jato-Skandal jedenfalls habe die Kanzlei nichts zu tun. Es war die alte Leier. Alles gut, die Kanzlei befolge die Gesetze und wenn was falsch laufe, dann seien das Büros, die nicht direkt mit MOSFON zu tun hätten. Wir sind gespannt, was von dieser Argumentation übrig bleibt, wenn in mehr als 70 Ländern die Ergebnisse der Panama Papers Recherche veröffentlicht werden. Insbesondere unsere brasilianischen Partner sind nervös in diesen Tagen. Sie haben Angst, dass durch die Verhaftung und die Durchsuchung des brasilianischen MOSFON-Büros die Arbeit der vergangenen Monate zunichte gemacht werden könnte. Dass schon vor unseren weltweiten Veröffentlichungen langwierig recherchierte Details ans Licht kommen. ICIJ-Projektleiterin Marina Walker muss nun Trösterin und Mahnerin sein. Sie muss trösten, dass die Geschichte schon halten wird. Schließlich hat offenbar nicht einmal die brasilianische Polizei so viele Informationen wie wir. Gleichzeitig muss sie mahnen, dass sich auch alle wirklich an die vereinbarten Termine halten und nicht auch jemand aus Panik zu früh veröffentlicht. Auch wir wurden in den vergangenen Wochen schon mehrmals von Kollegen anderer deutscher Medien darauf angesprochen, was wir denn da für ein Projekt am Laufen hätten. Das beunruhigt uns natürlich. Andererseits ist auch klar, dass sich so etwas nicht komplett geheim halten lässt. Schließlich arbeiten weltweit hunderte Kollegen an dem Projekt. Wenn jeder nur einem anderen etwas verrät, sind das schon fast 1000 Leute, die davon wissen. Außerdem reicht auch schon ein Blick in die Zeitung, um zu sehen, dass die Gebrüder Obermeier schon seit mehreren Monaten nichts mehr veröffentlicht haben. Wir jedenfalls versuchen, so gelassen wie möglich damit umzugehen. Einige Kollegen wissen zwar, dass wir an etwas Größerem arbeiten, aber sie haben offenbar keinen Schimmer, woran genau. Als uns auf einer Abendveranstaltung der Kollege eines Nachrichtenmagazins jüngst augenzwinkernd fragte, dass es doch sicherlich stressig sei für uns in diesen Tagen, antworteten wir ganz direkt: Allerdings, mit unseren Kindern sei es zurzeit tatsächlich ganz schön anstrengend. Der eine sei gerade in den Kindergarten gekommen, der andere lerne gerade Laufrad fahren. Bei 5 Grad sind wir in München in das Flugzeug gestiegen. Bei 35 Grad und 60% Luftfeuchtigkeit steigen wir am Aeroporto Internacional de Tocumen aus. Was für eine Umstellung. Es ist seltsam. Wir waren noch nie in Panama. Und doch sehen wir schon nach wenigen Metern Altbekanntes, den Tocumen Royal Saloon zum Beispiel. In dieser VIP-Lounge, das wissen wir aus unseren Daten, treffen MOSFON-Mitarbeiter gerne wichtige Kunden, die auf der Durchreise sind. So wird es uns in diesen Tagen noch oft gehen. Wir sehen Dinge, treffen Menschen, die wir noch nie gesehen haben, aber aus den Daten längst bestens kennen. Unser Projektpartner von der Zeitung La Prensa haben für unsere Zeit in Panama einen Fahrer organisiert. Einen schweigsamen Mann, einen Bär von einem Mann. Ein eigener Fahrer, das ist neu für uns. Mit Engelsgeduld kurft er uns durch die Rush-Hour. Unser Ziel sind die Hochhäuser in der Ferne, der Distrito Financiero. Wir fahren vorbei an Slums, denen man ansieht, dass es in Panama noch immer viele Leute gibt, die nicht genug Geld für 3 Mahlzeiten haben. Und nur wenige hundert Meter von den ärmlichen Verschlägen entfernt, ragen glitzernde und in der Sonne schimmernde Fassaden in die Höhe. Hochhäuser in allen erdenklichen Formen und Höhen. Der Trump Tower etwa gleicht einem gigantischen Segel, andere Wolkenkratzer sehen aus wie Raketen, wie Fackeln oder Tetrapacks, in die ein Riese mit einem Handkantenschlag eine Delle geschlagen hat. Jeden Monat kommen neue Hochhäuser dazu, immer höher, immer schräger. Auch das ist Panama. Am auffälligsten ist bislang der 243 Meter hohe Tornillo, auch bekannt als Revolution Tower, ein Gebäude einer Schraube gleich um die eigene Achse verdreht. Das Mossack von Seca-Gebäude, in dessen Fassade sich der Tornillo spiegelt, wirkt dagegen fast schon aus der Zeit gefallen. Es ist nur 3 Stockwerke hoch, liegt in einer Nebenstraße, im untersten Stockwerk ist eine Arztpraxis untergebracht. Die beiden Wachmänner beäugen jeden Passanten misstrauisch, skeptisch schauen sie auch zu uns, als wir mit dem Wagen langsam an dem Gebäude vorbeifahren, mit dem Handy unauffällig Fotos schießen. Ist die dunkelhaarige Frau, die ihren Toyota gerade auf dem Firmenparkplatz abgestellt hat, womöglich Leticia Montoya, die Queen of Offshore, jene Frau, die auf dem Papier tausenden Firmen vorsteht, oder sitzt in dem schwarzen SUV, der gerade in die Moss von Tiefgarage einbiegt, womöglich Jürgen Mossack selbst? Die Verlockung ist groß, einfach auszusteigen, in das Gebäude zu marschieren und die Moss von Leute mit unseren Funden zu konfrontieren. Ein paar Tage müssen wir uns allerdings noch gedulden. Dann gehen unsere Vorhalte, also die Briefe, mit all unseren Vorwürfen raus. Wir werden dann allerdings schon wieder ausgereist sein. Aus Sicherheitsgründen. Wir fahren zu La Prensa. Die Redaktion sitzt in einem Industriegebiet im Nordosten von Panama-Stadt, neben einem Baumarkt und einem Autohändler. Es ist eine Zeitung im alten Stil. Von den Büros im ersten Stock sieht man hinunter in die Druckerei, wo gerade die Ausgabe des nächsten Tages produziert wird. Im ganzen Haus riecht es nach Druckerfarbe. Es ist Rita Vasquez Reich. Die Vize-Chefredakteurin von La Prensa empfängt uns in ihrem Büro, einem kargen Raum ohne Fenster. Rita kennen wir schon von unserem Projekttreffen in München. Sie ist die Frau mit dem ganz besonderen Hintergrund. Sie hat einst selbst in der Offshore-Branche gearbeitet, auf den britischen Jungferninseln. Viele Mosfon-Mitarbeiter kennt sie persönlich. Jetzt ruft sie erstmal ihr Team zusammen, ihren Ehemann Scott Bronstein, das Recherchetalent Erida Prieto Barreo und Rolando Rodriguez, den großen panamaischen Investigativjournalisten, der schon etliche Skandale aufgedeckt hat. Sie erzählen uns von ihren bisherigen Funden, den Spuren zu einflussreichen panamaischen Unternehmen, großen Skandalen der vergangenen Jahre, einem früheren Präsidenten. Diese Geschichte wird einschlagen wie eine Atombombe, sagt Scott. Was die Aufmerksamkeit durch andere inländische wie ausländische Medien angehe, sieht er Panama Papers gleich auf mit der US-Invasion im Jahr 1989. Damals hat die ganze Welt auf Panama geblickt. Für La Prensa sind die Panama Papers ein Projekt, das eigentlich eine Nummer zu groß ist. Die Zeitung hat nämlich lediglich eine Auflage von etwa 32.000 Stück. Und die Leser stammen vor allem aus der Oberschicht, aus der auch die Panamenios stammen, die sie fast täglich in den Daten finden. Kein Wunder also, dass das Projekt Top Secret ist. In der Redaktion von La Prensa wissen bislang nicht einmal 10 Leute davon. Zu groß ist das Risiko, dass etwas nach draußen dringt. In Panama kennt jeder jeden. Mindestens eine MOSFON-Mitarbeiterin soll früher sogar mal bei La Prensa gearbeitet haben. Rita und ihre Kollegen sehen sie regelmäßig auf Grillpartys oder beim Golfspielen. Vor allem aber ist Panama ein gewalttätiges Land. Wer zu viele Fragen stellt, ist in Gefahr. So recherchieren die Kollegen derzeit zu einem panamaischen Unternehmen, das in einen gewaltigen Skandal verwickelt ist. Die MOSFON-Daten geben ganz neue Einblicke. Auch die Behörden sind an dem Fall dran. Einer der Ermittler jedoch ist bereits spurlos verschwunden. Es wird vermutet, dass er tot ist. Ein anderer involvierter Beamter wurde auf dem Weg zu einer Besprechung niedergestochen. Auch La Prensa rechnet mit dem Schlimmsten. Die Redaktion hat schon vor längerer Zeit mehrere schusssichere Westen angeschafft. Sobald die Veröffentlichungen losgehen, sollen alle beteiligten Journalisten sie tragen. Wenn sie vor die Tür gehen, soll sie ein Bodyguard begleiten. Der Bodyguard, den wir für unseren Fahrer hielten. Rita sorgt sich nämlich auch um unsere Sicherheit. Unser Bodyguard, der uns in diesen Tagen tatsächlich nicht von der Seite weichen wird, chauffiert uns nach Altos del Golf. In der Villengegend wohnte früher auch Panamas autokratischer Führer Manuel Noriega. Vor den Häusern stehen teure Geländewagen und Limousinen, von allen Ecken blicken Kameras auf Besucher herab. Stacheldraht und Elektrozäune sollen vor unliebsamen Besuchern schützen. Geschützt von etlichen Wachleuten wohnen hier zwei ehemalige Präsidenten Panamas, auch MOSFON-Miteigentümer Jürgen Mossack soll hier leben. Deswegen sind wir aber nicht hier. Wir sind hier wegen des deutschen Privatagenten Werner Maus alias Klaus Möllner. In den Unterlagen seiner Offshore-Firmen sind wir auf ein Dokument gestoßen, wonach ihm hier in der Nähe mindestens ein Haus gehört. Noriega, Mossack, Maus. Eine schöne Reihe. Ob Maus tatsächlich hier wohnt, wollen wir bei diesem Besuch herausfinden. Wir klingeln an einer der uns bekannten Adressen. Tatsächlich öffnet jemand. Eine Haushälterin. Nein, einen Senior Maus kenne sie nicht. Vielleicht einen Senior Möllner? Auch nicht? Herbert Rick vielleicht? Otto John? Bei all den Namen, unter denen Maus in den vergangenen Jahrzehnten gearbeitet hat, kann man schließlich schnell durcheinander kommen. No, Senior. Die Frau geht zurück ins Haus, wir hören Stimmen. Nun kommt ein junger Mann heraus, oben ohne, in Shorts. Er sieht europäisch aus. Nein, ein Herr Maus wohne hier nicht, auch kein Herr Möllner, erklärt er auf Spanisch. Er könne uns nicht helfen. Wie er denn nun heiße und wer denn nun überhaupt hier wohne, er verrät es uns nicht. Anmerkung: Werner Maus bestätigte, dass er in Panama-Stadt eine Immobilie besitze. Zur Nutzung machte er widersprüchliche Angaben. Für uns sind diese Tage ein Intensivkurs in Offshore-Landeskunde. Wir fahren im Zickzack durch Panama-Stadt, diese tropische Version von Manhattan, fahren in die Altstadt Casco Viejo, den Finanzdistrikt, die Trabantenstadt Costa del Este. Wir treffen Regierungsberater, Beamte, Geldwäscheexperten, ehemalige Fahnder und Vertreter der panamaischen Anwaltskammer. Wir folgen ihren Argumenten, hören uns an, wie die einen sagen, dass diese ganze Sache von wegen Steueroase doch bloßes Geschwätz sei, gespeist vom Neid der anderen Länder, angetrieben von den USA, die doch nur davon ablenken wollten, dass sie mit Delaware und Nevada eigene Steueroasen unterhielten. Wir lauschen den Schwärmereien, dass Panama wenige Tage zuvor endlich von der grauen Liste der OECD gestrichen wurde, und diskutieren, warum das Land aber immer noch auf der schwarzen Liste der EU steht. Wir hören den Kritikern zu, die uns erklären, dass es doch eindeutig sei, dass sich der Reichtum Panamas auch dadurch speise, dass viele Berater sehenden Auges Geschäfte mit allerlei zweifelhaften Kunden machten, mit Drogendealern, Betrügern und Sanktionsbrechern. Mit jedem Gespräch wird uns klarer, wie zerrissen Panama ist, wie verhärtet die Fronten zwischen Steueroasen-Apologeten und Transparenzverfechtern sind. Vor allem aber wird uns klar, welche juristischen Probleme auf MOSFON und seine Eigentümer zukommen dürften. Da wären die jahrelangen Geschäfte mit sanktionierten, Die Tatsache, dass die Kanzlei offenkundig nicht in der Lage ist, die wirtschaftlich Berechtigten all ihrer verwalteten Firmen zu nennen, und der Einsatz der Nominee Beneficial Owner. Was uns nicht loslässt, ist die Sache mit den Scheindirektoren. Carlos Barsayo, der Vorsitzende des Ethikkomitees der Panamaischen Anwaltskammer, erzählt uns, dass solche Scheindirektoren für mögliche Rechtsverstöße jener Firmen, denen sie zumindest auf dem Papier vorstehen, zur Rechenschaft gezogen werden können und dass ihnen im Zweifel Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe drohen. Ob das den Scheindirektoren, die wir in den MOSFON-Daten gefunden haben, klar ist? Menschen wie Leticia Montoya zum Beispiel, der Offshore-Königin, die mehr als 25.000 Firmen als Direktorin vorsaß, darunter solche, die schwarze Kassen verwalteten und Firmen, die auch in den Ermittlungen des FIFA-Skandals auftauchen. Wenn Montoya nur für das Treiben einer einzelnen Firma vor Gericht müsste, dürfte das ihr Ruin sein. Denn, und das haben wir auch gesehen, sie verdient kümmerlich wenig. Warum also macht sie das? Warum riskiert sie das? Wir wollen sie fragen. Aus den Daten kennen wir ihre Adresse. Wir verlassen mit unserem Fahrer die Glitzerwelt von Panama-Stadt. Über den Panama-Kanal geht es 40 Minuten ins Landesinnere nach Vacamonte. Der Wind weht Plastiktüten über die Straße. Neben einem Kiosk brennt der Müll. Es stinkt. Einstöckige Häuser, manche mehr Ruine als Verschlag, reihen sich hier aneinander. Die jungen Männer, die wir nach dem Weg fragen, schauen misstrauisch. Allmählich verstehen wir, warum Rita uns nur zu viert hierher fahren lassen wollte. Vacamonte ist eine No-Go-Area. Selbst unsere La Prensa-Kollegen waren zuvor noch nie hier. Hier wohnt die Offshore-Königin. Nach einer halbstündigen Irrfahrt finden wir Leticia Montoyas Haus. Ein für diese Gegend ansehnlicher Bungalow. Ein Wagen japanischer Bauart steht unter einem Carport, daneben liegen Kinderspielsachen. Ein mürrisch dreinblickender älterer Herr öffnet die Tür. Nein, seine Frau sei nicht da. Was wir denn von ihr wollten? Naja, wie sollen wir das sagen? Wir wollen über ihre Offshore-Firmen reden? Wie sie es schafft, tausende Unternehmen zu leiten und ob ihr klar ist, welche skandalumwitterten Firmen darunter sind? Es ist ein seltsames Gespräch. Irgendwie scheint Montoyas Ehemann gar nicht so recht zu wissen, was seine Frau beruflich so im Einzelnen macht. Irgendwann zückt er sein Handy und diktiert ihre Nummer. Wir sollen sie doch anrufen. Sie geht allerdings nicht ran. Aber auf ihrem Display hat sie jetzt die Nummer unserer La Prensa-Kollegen. Auf dem Rückweg reden wir noch lange über dieses seltsame Konstrukt Scheindirektor. Für Menschen, die etwas zu verbergen haben, sind sie praktisch. Für Firmen wie Mossack Fonseca sind sie ein großes Geschäft. Aber was ist mit den Scheindirektoren selbst? Sie sind die ausgebeutete Klasse der Offshore-Welt. Recht viel anders kann man es nicht ausdrücken. Wenig später klingelt das Handy der La Prensa-Kollegin. Leticia Montoya ruft an, wütend. Warum ihr Mann, diese Hornochse, uns überhaupt ihre Nummer gegeben habe, schreit sie ins Telefon. Natürlich, sie sei Direktorin tausender Firmen. Aber wie schafft sie es, in einem Firmengewirr von tausenden Offshore-Unternehmen ihre Pflichten wahrzunehmen? Sie ist erstaunlich offen. Wofür die Firmen sind, wem sie verkauft wurden, worum es sich genau handelt, davon habe ich keine Ahnung. Für alles Weitere, sagt sie, müssten wir uns an den Registered Agent wenden und das wäre, wie wir wissen, in diesem Falle Mossack Fonseca. Dann legt sie auf. Anmerkung: Auf eine daraufhin schriftlich erfolgte Anfrage reagierte Leticia Montoya bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. Stattdessen schickte ein MOSFON-Sprecher ein allgemeines Statement, wonach eine Person Direktor mehrerer Firmen sein könne. Unsere detaillierten Fragen blieben unbeantwortet. Als nächstes machen wir uns auf den Weg zu Ramses Owens. Er hat bis 2010 als Anwalt für Mosfon gearbeitet, genauer gesagt bei MF Trust, einem der Bereiche, die direkt mit den Endkunden selbst arbeiten. Wir kennen ihn aus hunderten E-Mails, viele davon hat er mit Smileys verziert. Daher unser Spitzname für ihn, Smiley Man. Es war Ramses Owens, der Mosfon-Kunden, den hier im Buch bereits erwähnten Service des Nominee Beneficial Owner oder Natural Person Nominee angeboten und entsprechende Dokumente verschickt hat. Einen echten Menschen, der sich anstelle des echten Eigentümers bei Banken oder sonst wo als wahrer Eigentümer der Firma ausgibt. Sämtliche Geldwäschevorkehrungen werden dadurch ad absurdum geführt. Denn wie soll beispielsweise eine Bank überprüfen, ob ihr Kunde ein Krimineller ist, wenn sie zwar glaubt, die Daten des Kunden zu überprüfen, aber in Wahrheit nur die Angaben eines Strohmannes checkt, ohne jemals zu erfahren, dass hinter ihm noch jemand steht? Owens arbeitet heute nur ein paar hundert Meter von Mosfon entfernt in seiner eigenen Kanzlei. Er hat sie mit einem Studienkollegen gegründet. Sie waren die beiden Besten ihres Jura-Jahrgangs, erklärt Owens kurz nach der Begrüßung. Bescheidenheit ist nicht sein Ding. Er führt uns durch seine Kanzlei, schwärmt von dem Privatkoch, der jeden Tag für ihn und seine Kollegen koche, erzählt von den hohen Standards, denen sich seine Kanzlei verpflichtet fühle. Auf einem Tisch in seinem Büro präsentiert er all die Magazine und Zeitungen, in denen schon über ihn geschrieben wurde. Owens ist ein Mann, der gerne im Rampenlicht steht. Er willigt sofort in ein Interview ein und dass wir es mit einer Kamera aufnehmen wollen, ist auch kein Problem. Ich habe nichts zu verbergen, sagt er. Es sei wichtig, dass ich die Branche gegenüber Journalisten offen zeige. Es gehe schließlich um den guten Ruf. Und der habe sehr gelitten, seit das US-Magazin Vice im Dezember 2014 über Mosfon und ihn berichtet habe. Das Ganze, da ist sich Owens sicher, sei ein abgekartetes Spiel jüdischer Republikaner gewesen. Wir müssen grinsen. Weiß habe schließlich nur über allerlei Gerüchte geschrieben, wir dagegen werden bald Beweise liefern. Was er dann wohl sagen wird? Eine Verschwörung der CIA und der Freimaurer? Owens jedenfalls ist nicht zu stoppen. Er schwärmt von Compliance und Due Diligence, Regeln der Transparenz, von Maßnahmen, die verhindern, dass dunkle Gestalten ihre Angebote nutzen. Potenzielle Kunden, bei denen klar sei, dass sie eine Briefkastenfirma aufsetzen, um Steuern zu hinterziehen, würden nicht akzeptiert. Anwaltskanzleien, die Briefkastenfirmen gründen, hätten sich schließlich an die Regeln zu halten und so weiter. Es sind Worte, die absurd klingen aus dem Mund eines Menschen wie Ramses Owens, den wir in allerlei höchst problematischen Zusammenhängen in unseren Daten sehen. Und er setzt sogar noch eines drauf. Mosfon, so sagt er, habe das höchste Level der Integrität und des Prestiges. Wir wechseln das Thema. Über Nominee Beneficial Owner würden wir gerne sprechen, sagen wir, also jenen Service, den Owens in seiner Zeit bei Mosfon angeboten hat. Wir hätten erwartet, dass er etwas herumdruckst oder sich in Worthülsen versteckt, wie es Anwälte eben gern tun, wenn es haarig wird. Owens aber sagt etwas Erstaunliches. In seinen Augen sei das Geldwäsche. Der Beneficial Owner müsse schließlich offengelegt werden, sagt er, wer das nicht tue und jemanden vorschicke, der so tun solle, als sei er der wahre Eigentümer, der handle illegal. Owens greift zu einem Buch, das auf seinem Schreibtisch liegt, dem Código Penal, das panamaische Strafgesetzbuch. Hier drin, sagt Owens bedeutungsvoll, könne man nachlesen, dass auf das Verwenden von Nominee Beneficial Ownern eine mehrjährige Haftstrafe stehe. Wir sind baff. Selbst nach mehr als einem Jahr im Innersten von Mossack Fonseca gibt es also noch Dinge, die uns komplett verblüfft zurücklassen. Und das Beste ist, wir haben Owens Aussagen mitgefilmt. Wir haben sie auf Band. Anmerkung: Auf schriftliche Anfrage teilte Ramses Owens wenige Tage nach dem Interview mit, er habe niemals den Service eines Nominee Beneficial Owner zur Verfügung gestellt. mit dem Inhalt eines von ihm versandten Schreibens konfrontiert, in dem davon die Rede ist, dass Mosphone, den Nominee Beneficial Owner einer Firma stelle, antwortete Owens, dass es Nominee Shareholder oder Shareholder Trusteeship hätte heißen müssen, sich also um einen Schreibfehler handle. Auf die Frage, ob er sich da sicher sei, schließlich gebe es mehrere solcher Dokumente, antwortete Owens bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. Die letzte Fahrt durch Panama-Stadt. Noch einmal passieren wir Jürgen Mossacks Haus, noch einmal den Finanzdistrikt, noch einmal das Mossack-Fonseca-Gebäude. Dann fahren wir zum Dokumentflughafen, wo die Mosphone-Leute gerne in einer exquisiten Lounge ihre Kunden beraten, die eigens einfliegen. Aus der Luft ein letzter Blick auf Panama. Wir werden nicht wiederkommen. Sie hörten Panama Papers von Bastian Obermeier und Friedrich Obermeier, gelesen von Olaf Pessler. Auf Wiederhören bei Audible.